lässt sich nicht länger verheimlichen. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen und mit ihnen die deutsch-englischen sind in eine ernste Krise geraten. Ursache dafür sind schwerwiegende sicherheitspolitische Meinungsverschiedenheiten. Letztlich geht es um die Frage, ob weiterhin der immer wieder beschworene Grundsatz gilt, dass es in der NATO keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit geben darf, sondern dass jeder Partner gleichen Schutz genießt und gleiche Risiken zu tragen hat. Das Risiko ist aber ungleich verteilt, wenn fast alle atomaren Kurzstreckensysteme in einem Land, nämlich der Bundesrepublik Deutschland, angehäuft sind. Wohin das führt, hat kürzlich die NATO-Stabsübung Vindex gezeigt. Die Bundesrepublik wurde zum atomaren Aufmarschgebiet. Bonn fordert deshalb, auch über diese atomaren Kurzstreckensysteme zu verhandeln. Das ist schlüssig, zumal auf diesem Gebiet die Sowjetunion auch noch eine turmhohe Überlegenheit besitzt. Die Befürchtung der Amerikaner und Engländer, die NATO stünde am Ende in Europa ganz ohne Atomwaffen da und wäre damit der konventionellen Überlegenheit der Sowjetunion hilflos ausgeliefert, wird von den Tatsachen nicht gedeckt. Schließlich gibt es noch Hunderte von Atomraketen auf U-Booten und Hunderte von Flugzeugbomben. Es wäre bestimmt leichter, Verständnis für die deutsche Position zu finden, wenn in Washington und London nicht der Eindruck herrschte, dass weite Teile der CDU die Reduzierung der Atomwaffen nicht aus Überzeugung, sondern nur aus wahltaktischen Gründen fordern. Und wenn wir nicht schon wegen der Waffenlieferungen an Libyen und an Pakistan uns den Zorn der Amerikaner und Briten zugezogen hätten. Die Bundesregierung wird die deutschen Interessen weiter beharrlich vertreten müssen. Sich jetzt trotzig von der NATO abzukehren, ist keine Lösung. Als zwischen Ost und West frei flotendes Land würden wir bald jeden Einfluss auf die Weltpolitik verlieren. Die bewegte Raketendiskussion, sie wird erst erklärbar vor dem Hintergrund, dass die NATO-Partner angemessene Antworten finden müssen auf eine Reihe von Abrüstungsangeboten des Warschauer Paktes. Definiert wurden diese von Michail Gorbatschow, der Perestroika den Umbau seines Landes und damit die Stärkung seiner Wirtschaftskraft nur durch Abbau teurer Rüstungsgüter erreichen kann. Ein Abbau, der jetzt augenfällig wurde in einem Land, das ebenfalls umbaut, in Ungarn. Und dort begann man heute mit dem Teilabzug russischer Soldaten und Panzer. Sie gehören zu jener Roten Armee, die vor 33 Jahren den Volksaufstand der Ungarn brutal niedergeschlagen hat. Der Anfang vom Ende einer Besatzung ist es nicht, was heute anlief im sozialistischen Bruderstaat. Schließlich bleiben auch weiterhin Moskauer Truppenkontingente im Land. Jedes vierte ZK-Mitglied hat um seine Entlassung aus dem Führungsgremium der Partei, naja, wie sagt man so schön, gebeten. Insgesamt nahmen 110 ZK-Mitglieder ihren Hut, ein gutes Drittel. Alle seien Rentner jetzt, hieß es in Moskau. Nicht alle Posten wurden auf einen Schlag mit Reformern besetzt. Nur 24 neue, meist erheblich jüngere Parteimitglieder rückten nach. Unter ihnen ist auch Moskaus Botschafter in Bonn, Juli Kwiczynski, und der Deutschlandkenner Valentin Falin. Michail Gorbatschow, der sowjetische Staats- und Parteichef, hat wieder einmal zugeschlagen. Dieses Mal traf seine Entscheidungsfreude das Zentralkomitee der KPDSU. Eine lange Riege verdienter Parteiarbeiter hat er heute Abend schmucklos in den Ruhestand geschickt und ersetzt durch jüngere Leute, die seiner Reformpolitik eng verbunden sind. Ich begrüße in Moskau meinen Kollegen Gerd Ruge. Guten Abend, Gerd. Guten Abend. Sie beobachten das Land und seine Partei seit Jahrzehnten. Was hat das nun alles zu bedeuten? Wer ist gegangen, wer ist befördert worden? Gegangen ist zunächst einmal in erster Linie die alte Riege der Parteifunktionäre, die schon unter Brezhnev da waren, darunter wichtige, einflussreiche Leute, manche schon im Ruhestand quasi wie Gromyko, der ehemalige Verteidigungsminister und andere, aber im Großen und Ganzen Konservative, die eher beharrend, bremsend gewirkt haben. Gekommen sind neue Leute, 24 allerdings nur, das liegt an den Parteistatuten, weil man nicht nachwählen kann, aufgerückt also aus dem Stellvertreterstand, Leute wie Primakow und Velichow, Leute aus Politik und Wissenschaft zum Beispiel, oder auch der ehemalige Botschafter in der Bundesrepublik Falin und der jetzige Botschafter Kwiczynski. Sie sind nachgerückt, 24 von ihnen, nach den Namen, die wir kennen, alles Leute, die auf Gorbatschows Kurs liegen. Welche Rolle spielt denn eigentlich das Zentralkomitee bei den Entscheidungen der Partei? Es gibt darüber ja noch das Politbüro. Wie sind da die Wechselbeziehungen? Das wechselt natürlich ein bisschen je nach Lage und Stärke der führenden Leute. Ganz klar ist, dass zum Beispiel früher schon einmal Brezhnev, als das Politbüro, Khrushchev, als das Politbüro ihn absetzen wollte, das ZK ranholte und das hat dann seine Gegner im Politbüro abgesetzt. Eigentlich sind die Politbüroleute die, die die praktische und regelmäßige Arbeit machen, aber über ihnen steht zumindest theoretisch als Parlament das Zentralkomitee und das kann sie auch abwählen, hat es diesmal allerdings nicht getan. Da hat es auf der höchsten Ebene keine Veränderungen gegeben. Sind von den wichtigsten Gegnern Gorbatschows eigentlich jetzt immer noch welche im Zentralkomitee? Im Zentralkomitee ist es natürlich schwer zu sagen. In jedem Fall sind 100 von denen, die man für Bremser gehalten hat, raus. Und zwar auch noch unter Lobesworten für Gorbatschows Politik. Das ist schon ein ziemlich großer taktischer Schachzug. Wir hatten zum Teil gedacht, oder manche jedenfalls, nach den georgischen Auseinandersetzungen der Frage, wer hat der Armee diesen Einsatzbefehl zum Giftgas beschießen gegeben, da hat man gedacht, vielleicht gibt es auch einen Streit im Politbüro. Vielleicht muss jemand gehen von den Konservativen oder den ganz starken Männern. Aber da musste keiner gehen. Bisher. Hier aber hat sich Gorbatschows Machtbasis auf dem breiteren Forum, der sozusagen des Parlaments der Partei, ganz wesentlich zu seinen Gunsten geändert. Leute hierzulande, die die Vorgänge in Moskau nicht regelmäßig verfolgen, die fragen sich immer mal wieder, sitzt Gorbatschow eigentlich fest im Sattel oder ist es immer noch möglich, dass er von seinen Gegnern gestürzt wird? Wie sehen Sie seine Position? Möglich ist alles, aber wahrscheinlich ist es nicht. Diese Umwälzung, sagen wir einmal, hat ja ein enormes taktisches Geschick und eine enorme taktische Stärke Gorbatschows bewiesen. Er hat in der Tat Leute, die seinen Kurs behindert haben oder vielleicht auch bekämpft haben, aus dem Zentralkomitee herausbefördert. Er hat seine neuen Leute reingebracht, noch nicht alle. Der Prozess hat erst angefangen. Es gibt im Lande selber in führenden Parteistellen schon viel mehr Gorbatschow-Funktionäre, die noch nicht ins Zentralkomitee kamen, weil neue erst durch einen Parteikongress reingewählt werden können. Das wäre also eigentlich erst 1991 vorgesehen. So konnten nur die befördert werden, die schon Stellvertreter waren, auf Gorbatschows Kurs liegen. Und die anderen, die nicht auf seinem Kurs lagen, die haben sich verabschiedet unter freundlichen Lobesworten auch von Gorbatschow. Vielen Dank, Gerd. Vielen Dank nach Moskau. Wie immer sich diese Verjüngung des Zentralkomitees demnächst bemerkbar machen wird, an der Abrüstungsoffensive Gorbatschow sicherlich nicht. Im Gegenteil, mit den neuen Leuten hat sich der KP-Chef Unterstützung für seinen Kurs ins Haus geholt. Der beschäftigt die Bundesregierung seit Wochen mehr als jedes andere außenpolitische Thema. Sie will Verhandlungen mit der Sowjetunion auch über die atomaren Kurzstreckenraketen, die ja auf deutschem Boden stehen und für die Deutschen deshalb von besonderer Bedeutung sind. Klar ist gestern noch einmal geworden, was ohnehin schon jeder wusste, die USA wünschen solche Verhandlungen nicht. Und auch die britische Regierung ist dagegen. Unter diesen Umständen, so sollte man meinen, müssten die beiden Bonner Emissäre, Außenminister Genscher und Verteidigungsminister Stoltenberg, ihre Mission gestern in Washington eigentlich für gescheitert halten. Aber das tun sie nicht. Als Regierungsemissäre hatten sie die neudeutsche Politikwende erst gestern den Amerikanern verkaufen sollen. Und das war, wie heute allenthalben nachzulesen, kein leichtes Geschäft gewesen. Dem Kanzler hatten sie schon früh um 8 Rapport erstattet. Nun sollte die Öffentlichkeit die Botschaft vernehmen, die auf dem nächtlichen Rückflug immer froher geworden war. Es wurde auch anerkannt, dass die Bundesrepublik Deutschland, also das Land, wo von wenigen Einzelsystemen abgesehen alle derzeit in Europa vorhandenen Kurzstreckenraketen des Systems Lenz stationiert sind, natürlich ein gewichtiges Wort in dieser Frage mit zu sprechen hat. Doch nicht einmal, dass Washington den späten Einstiegswunsch für 1992 schluckte, bekamen die Reporter heraus. Die Positionen sind beiderseitig wesentlich besser verstanden worden, als das zuvor wohl der Fall war. Zu den Meinungsverschiedenheiten zwischen Bonn und Washington in der Frage der atomaren Kurzstreckenraketen ein Kommentar. Es spricht Fritz Pleitgen vom Westdeutschen Rundfunk. Hans-Dietrich Genscher und Gerhard Stoltenberg nennen ihre Blitzreise nach Washington einen Erfolg. Sie müssen auf der falschen Beerdigung gewesen sein, wenn man die Amerikaner dazu hört. Nach Meinung der New York Times und der Washington Post sind die beiden Bundesminister vom großen Verbündeten abgeschmettert worden, als sie sich für baldige Verhandlungen mit Moskau über den Abbau atomarer Kurzstreckenraketen einsetzten. Blutige Nasen hätten sie sich geholt, ist aus der NATO in Brüssel zu erfahren. Kein Grund zum Hohn. Ich habe sehr viel Sympathie für die deutsche Position. Sie ist in unserem nationalen Interesse. Sehr richtig, Herr Bundeskanzler. Aber muss man dafür Hals über Kopf nach Washington düsen und sich dort die Hucke vollhauen lassen? Eine Regierung in Panik, so der Eindruck der Amerikaner. Wohl wahr. So steigt man nicht in den Ring, wenn man noch etwas gewinnen will. Es hätte völlig ausgereicht, die Position, wie sie im Bonner Koalitionspapier beschrieben wurde, auf den üblichen Kanälen an die zuständigen Adressen zu leiten. Was jetzt als Erfolg des Blindflugs nach Washington bezeichnet wird, nämlich die sich anbahnende Bereitschaft der Amerikaner, mit der Entscheidung über die Aufstellung der neuen Atomraketen Reichweite bis zu 500 Kilometer bis nach der Bundestagswahl zu warten, dies hätte man auch so von den Amerikanern erhalten. Aber ebenso klar war, dass die Bush-Administration auf die sogenannte Modernisierung besagter Atomraketen unverändert bestehen würde, selbst wenn Genscher und Stoltenberg dafür durch den Atlantik gekrault wären. Nebenbei, es gibt auch plausible Gründe für die Position der Amerikaner. Sie sehen die jetzige Verteidigungsstruktur der NATO gefährdet und sie wollen einen Atomschirm für ihre Truppen in Europa. Aber wie gesagt, aus unserer Sicht ist die Bonner Position besser. Man soll jetzt auch dabei bleiben. Dies bedarf allerdings keiner dramatischen Aktion. Mitglied Medvedev am Abend in Moskau mitteilte, sind 110 Mitglieder, Kandidaten und Vertreter der Kontrollkommission des Zentralkomitees in den Ruhestand entlassen worden. Unter den Ausgeschiedenen ist auch der ehemalige Außenminister Gromyko, der vor Gorbatschow das Amt des Staatspräsidenten innehatte. Gleichzeitig wurden 24 Kandidaten zu Vollmitgliedern des Zentralkomitees ernannt, unter ihnen der frühere Botschafter der UdSSR in der Bundesrepublik Deutschland, Falin, sowie dessen Nachfolger Kwiecinski. Die neu berufenen Politiker gelten durchweg als Befürworter der Reformpolitik des Staats- und Parteichefs. Die Sowjetunion hat heute mit dem angekündigten Teilabzug ihrer Truppen aus Ungarn begonnen. Dissens freilich ist kein Unglück, schon gar nicht unter Verbündeten. De Gaulle stellte einmal lapidar fest, Staaten haben keine Freunde, sondern Interessen. Man möchte hinzufügen, der Respekt vor den Interessen des jeweils anderen ist Voraussetzung freundschaftlichen Umgangs. Eine solche Aktion hat es in der Geschichte der KPdSU noch nicht gegeben. 83 Vollmitglieder des Zentralkomitees, 27 Kandidaten dieses Gremiums und 12 Mitglieder der Zentralen Revisionskommission der KP haben heute ihren Rücktritt erklärt. Damit sind rund ein Drittel des höchsten gewählten Leitungsgremiums der Partei zwischen den Parteitagen aus der aktiven Politik ausgeschieden. 24 neue Mitglieder wurden aus dem Kreis der bisherigen Kandidaten zu Vollmitgliedern berufen. Darunter der Leiter der außenpolitischen Abteilung des Zentralkomitees, Valentin Falin, der sowjetische Botschafter in Bonn, Kwiecinski, und der stellvertretende Präsident der Akademie der Wissenschaften, Velichow. Allesamt ausgewiesene Anhänger der Perestroika. Politbüro-Mitglied Vadim Medvedev sagte nach der Plenarsitzung in Moskau vor der internationalen Presse, die Gruppe der ausgeschiedenen Mitglieder habe sich in einer Erklärung an das Politbüro gewendet und ihre mittlerweile erfolgte Pensionierung als Grund für den Rücktrittswunsch angegeben. Sie alle versicherten, den Kurs der Partei auch weiterhin unterstützen zu wollen, fühlten sich aber nicht mehr in der Lage, die anstrengenden Pflichten im Zentralkomitee voll auszufüllen. Tatsächlich dürfte dieser Massenrücktritt kaum freiwillig erfolgt sein. Das auf dem 27. Parteitag vor 3 Jahren gewählte Zentralkomitee hatte sich für Gorbatschow längst als ein zunehmend widerspenstiger Hemmschuh erwiesen. 6 von 15 Republikparteichefs sind in der Zwischenzeit ausgewechselt worden, ohne dass sie auch einen Platz im Zentralkomitee erhalten konnten. Und 88 der 150 Gebietsparteichefs wurden neu gewählt, die ebenfalls nicht bis in das höchste Wahlgremium vordringen konnten. Die abgewählten Politiker hielten nämlich zäh an ihrem Platz fest und wurden von den Reformern offen als tote Seelen bezeichnet. In den Abstimmungen votierten sie oft gegen Gorbatschow und die Vertiefung der Reformen und rächten sich so für den Verlust ihrer Macht. Das Zentralkomitee, das zuletzt noch 301 Mitglieder umfasste, ist nun weiter geschrumpft und hat nunmehr 242 Vollmitglieder und 150 Kandidaten, die nicht stimmberechtigt sind. Deren Mehrheit dürfte nach diesem personellen Befreiungsschlag Gorbatschows nun auf die Reformlinie eingeschworen sein. Im Hintergrund der überraschenden Aktion stand auch die Forderung nach einem Sonderparteitag, der das gesamte Zentralkomitee neu wählen sollte, die aus den Parteigliederungen und den freien politischen Gruppen immer lauter erhoben worden war. Medvedev und der Kaderchef der Partei, das stellvertretende Politbüromitglied Rasumowski, gaben vor der Presse heute Abend zu, dass diese Aktion eigentlich bereits auf der 19. Parteikonferenz im vorigen Jahr hätte durchgeführt werden sollen. Damals hatte sich Gorbatschow aber offenbar einer ausreichenden Mehrheit der Delegierten noch nicht sicher sein können. Das eintägige Plenum, so wurde weiter mitgeteilt, habe eine sehr offene, kritische und selbstkritische Bilanz der bisherigen Perestroika gezogen. Dabei sei auch die Arbeit des Zentralkomitees selber und vor allem seines Apparates kritisiert worden. Die gesamte Diskussion der Plenarsitzung sowie alle Entscheidungen würden, so Medvedev, in den nächsten Tagen in vollem Wortlaut veröffentlicht werden. 74 ZK-Mitglieder schieden aus. Insgesamt wurde das Gremium auf nur noch 251 Mitglieder verkleinert. Für Gorbatschow selbst ein wichtiger Schritt in der Politik der Perestroika, traf der Austausch doch vornehmlich Reformgegner. Aus Moskau Hans-Peter Riese. Kaum jemand hätte Generalsekretär Michail Gorbatschow den politischen Befreiungsschlag zugetraut, mit dem er gestern rund ein Drittel der Mitglieder des Zentralkomitees seiner Partei endgültig in Pension geschickt hat. Offiziell haben die 83 Vollmitglieder des Zentralkomitees und die 27 Kandidaten dieses höchste Wahlgremium der Partei zwischen den Parteitagen freiwillig verlassen. Aber wer heute die Region besucht, wird drastisch daran erinnert, was sich dort ereignet hat und wie lange die Welt an den Folgen noch tragen wird. Noch immer ist eine 30 Kilometer Zone um den Reaktor nahezu hermetisch abgeriegelt. Die Stadt Pripyat steht als gespenstisch intakte Ruine in der Landschaft, unbewohnbar wie der Mond. Unmittelbar um den Reaktor selber dehnt sich eine öde Sandfläche. Die verseuchte Erde ist abgetragen. Eine Vegetation will sich nicht wieder bilden. Der havarierte Reaktor selber ist unter einem gigantischen Betonsarkophag begraben, von dem niemand weiß, wie lange er halten wird und was sich in seinem Inneren abspielt. In unmittelbarer Nähe arbeitet das Rumpfkraftwerk weiter und sogar Generalsekretär Gorbatschow besuchte im Februar dieses Minitekel unseres technischen Zeitalters. Die Menschen, die hier arbeiten, werden nach wie vor jeden Morgen in die Zone gebracht und abends in eine besonders gebaute Stadt zurückgefahren. Sie stehen unter strengster medizinischer Kontrolle, erhalten Sonderlöhne und alle 3 Wochen jeweils eine Woche Urlaub. Das Ganze wirkt so absurd wie ein Horrorfilm der Kernkraftgegner. Die medizinischen Folgen des Gaus von Tschernobyl sind noch immer nicht überschaubar. 350.000 Menschen stehen ständig unter spezieller ärztlicher Kontrolle. Selbst in entfernten Regionen wie in Weißrussland kommt es immer wieder zu rätselhaften Krankheitssymptomen wie Haarausfall, Zahnfleischbluten und regelmäßige Übelkeitsanfälle. Die Ärzte, selbst ausländische Spezialisten, sind sich nicht sicher, ob all dies direkt auf den Unfall zurückzuführen ist. Aber sie warnen junge Frauen der Region vor Schwangerschaften. Auch wenn behauptet wird, es habe keine einzige Missbildung bei Neugeborenen seit 3 Jahren gegeben, die eindeutig auf eine Strahlenverseuchung zurückzuführen seien. Andererseits haben sich Missbildungen bei Tieren verdoppelt und verdreifacht. Ist die Cäsiumbelastung im Lebensmittelkreislauf immer noch weit über der zulässigen Norm und sind weite Teile der unmittelbaren Umgebung des Kraftwerkes so verseucht, dass an eine Wiederbesiedlung wohl für immer nicht mehr zu denken ist. Die Folgen für das Kernenergieprogramm der UdSSR hingegen zeichnen sich immer deutlicher ab. Der Reaktortyp Tschernobyl, ein graphitgesteuerter Druckreaktor, wird endgültig nicht mehr gebaut. Auch die beiden geplanten Blöcke in Tschernobyl selber fallen unter diese Entscheidung. Das einzige Kernkraftwerk in Armenien wurde nach dem Erdbeben abgeschaltet. In Kursk und Smolensk sind geplante Erweiterungen ebenfalls eingestellt worden. Trotzdem hat Generalsekretär Gorbatschow den weiteren Ausbau der Kernenergie in der Sowjetunion im Februar in Tschernobyl noch einmal grundsätzlich verteidigt. Dabei unterstützt von namhaften Spezialisten. Aber Neubauten und Erweiterungen lassen sich auch in der UdSSR gegen den immer stärker werdenden Protest der Bevölkerung nicht mehr durchsetzen. Kernkraftbefürworter haben in den jüngsten Wahlen schwere Niederlagen hinnehmen müssen. Die Folgen des Unfalls in Tschernobyl hat die sowjetische Volkswirtschaft nach offiziellen Angaben bisher über 8 Milliarden Rubel, rund 24 Milliarden D-Mark gekostet. Auf weitere 4 Milliarden Rubel wird mindestens die sicherheitstechnische Nachrüstung der zum Teil veralterten Kernkraftwerke geschätzt. Tschernobyl selber kostet täglich Millionen. Kein Zweifel, die Katastrophe in der Ukraine hat auch in der Sowjetunion den Umdenkungsprozess in Sachen Kernenergie ausgelöst, der im Westen schon früher in Gang gekommen war. Der schwarze Betonsarkophag in Tschernobyl wird, wie ein sowjetischer Wissenschaftler gesagt hat, für Jahrtausende die Menschheit an die unberechenbaren Risiken dieser Technologie erinnern, von den menschlichen Einzelschicksalen in Tschernobyl ganz zu schweigen. Auch in der Bundesrepublik wurden durch die Reaktorkatastrophe weite Gebiete verseucht. Nach Angaben des Münchner Umweltinstitutes liegt die Belastung von Mensch und Nahrung mit Cäsium-134 und Cäsium-137 gerade in Süddeutschland noch um das 10- bis 50-fache über den Werten, die vor dem 26. April 1986, dem Tag des Unglücks, gemessen wurden. Zum dritten Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl untersuchten Experten die Strahlenbelastung. Ergebnis: langlebige radioaktive Stoffe sorgen noch immer für höhere Werte als vor dem Unfall in der Umwelt, am Menschen, in den Nahrungsmitteln. Gleichwohl sei die Belastung ungefährlich. Besonders im Süden von Bayern und Baden-Württemberg liegen die Cäsiumwerte noch immer weit über dem Bundesdurchschnitt. Der Grund: Regenwetter hatte damals die radioaktive Wolke aus dem Osten ausgewaschen. Die Schadstoffe gingen besonders auf Süddeutschland nieder. Und so sieht die durchschnittliche Bilanz aus. Das Trinkwasser ist so gut wie sauber, ebenso feste Böden, also Straßen und Plätze. Nicht so Ackergelände und Grünflächen. Die halten die radioaktiven Stoffe auf Jahrzehnte hinaus. Bisher haben sich nur 4% abgebaut. Einziger Trost: diese Böden binden die Nahrungsmittel, also etwa Kartoffeln, Gemüse, Weidegras, nehmen die Stoffe nicht auf. Auch bei den Lebensmitteln gaben die Umweltbehörden schon lange Entwarnung, liegen die Messdaten doch weit unter den vorgeschriebenen Grenzwerten. Allerdings mit einer Ausnahme: alle Produkte, die aus dem Wald kommen, also Wild und Pilze. Hier warnen die Wissenschaftler noch immer vor dem Verzehr. Die Bäume hatten nämlich aus dem strahlenden Ostwind besonders viel Radioaktivität gefiltert und die geben sie heute noch kräftig ab. Rund 300.000 deutsche Erzeuger und Händler von Milch und Gemüse waren durch den radioaktiven Niederschlag damals geschädigt worden. Ihre Produkte mussten vernichtet werden. Weit über 310 Millionen Mark hat ihnen inzwischen das zuständige Bundesamt an Entschädigung bezahlt. Nach Tschernobyl mussten Bund und Länder eingestehen: wir waren auf eine solche Katastrophe von außen nicht vorbereitet. In der Schublade lagen lediglich Pläne für den Ernstfall im Inland. Was hat sich hier geändert? Das Bundesumweltministerium wurde noch 1986 aus der Taufe gehoben, das Strahlenschutzvorsorgegesetz verabschiedet, sozusagen eine Anleitung, was bei nuklearen Unfällen dieser Art künftig zu tun ist, ein Alarmplan eben. Er sieht vor, dass alle Informationen zentral in Bonn zusammenlaufen und von dort aus weitergegeben werden. Auch die vorerst letzte Erinnerung an die Katastrophe verschwindet nach 3 Jahren vom Abstellgleis. 5000 Tonnen Strahlenmolke bei Meppen. Für Millionen Mark wird sie endlich entzeugt. Sie wirft ihm offen vor, die Strategie der NATO zu untergraben, weil der Bundeskanzler gegen den Willen der Briten und Amerikaner die rasche Nachrüstung der NATO-Kurzstreckenraketen für nicht nötig hält. Ja, weil er sogar Verhandlungen darüber mit dem Warschauer Pakt vorschlägt. Diese harte Haltung der Eisernen Lady erläutert unser London-Korrespondent Hans-Georg Niemetz. Es wird bestimmt kein gemütliches Politgeplauder werden, wenn Bundeskanzler Helmut Kohl und Premierministerin Margaret Thatcher am Sonntag in Deidesheim zusammentreffen. Dazu ist die britische Regierungschefin derzeit zu verstimmt über den Kanzler. In ihren Interviews und in ihren Auftritten im Unterhaus klingt es immer wieder an: sie hat kein Verständnis für die Bonner Haltung gegenüber der Modernisierung der atomaren Kurzstreckenwaffen. Hier geht es um die NATO-Strategie, sagte Frau Thatcher gestern im Parlament, um die Strategie, die seit 40 Jahren den Frieden sichert. Alles, was die NATO unterminiere, sei in höchstem Maße schädlich für die Verteidigung der Freiheit. Das ist, obwohl sie die Bundesregierung nicht direkt erwähnte, natürlich eine kräftige Ohrfeige für Bonn. Im Klartext, wer die Notwendigkeit der Modernisierung der Kurzstreckenwaffen nicht einsehe, der unterminiere und zerstöre damit die NATO. Für Margaret Thatcher ist die Modernisierung völlig logisch. Europa dürfe nicht atomwaffenfrei werden. Nur so sei die Abschreckung glaubhaft. Und vor allem sei sie nur dann wirksam, wenn die neueste Waffentechnologie zur Verfügung stehe. Also kompromissloses Ja zur Modernisierung. Die derzeitigen innenpolitischen Schwierigkeiten der Bundesregierung sind der Premierministerin natürlich bekannt. Sie lässt sie aber nicht als Entschuldigung gelten für das, was sie als den falschen politischen Weg erkannt zu haben glaubt. Und die britischen Medien sind da überwiegend ähnlicher Ansicht wie die Regierungschefin. Bonds fehlender Wille, bei der Modernisierung mitzuziehen, wird viel diskutiert, viel kommentiert und es ist immer wieder die Befürchtung zu hören und zu lesen, die Bundesrepublik könne in die Neutralität abdriften. Das Bonner Argument, die Kurzstreckenwaffen machten allein Deutschland zu einem potenziellen atomaren Schlachtfeld, beeindruckt hier wenig. Gibt es einen dritten Weltkrieg, so sagte ein Militärexperte des Londoner Strategieinstituts, dann ist Deutschland allein wegen seiner geografischen Lage sowieso Schlachtfeld, ob atomar oder konventionell. Die Premierministerin 1983, als der Kanzler trotz massiver Proteste und Demonstrationen die Nachrüstung bei den atomaren Mittelstreckenwaffen durchsetzte, da war sie des Lobes voll über meinen Freund Helmut, wie sie sagte. Sie selbst hat sich ja nie gescheut, unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen, nach dem Motto, eine Regierung darf der öffentlichen Meinung nicht folgen, sie muss sie vielmehr bestimmen. Aber genau dieser Führungswille, so denkt Margaret Thatcher, fehle dem Kanzler zurzeit. Das Misstrauen, das Margaret Thatcher trotz aller Sympathien für Gorbatschow äußert, scheint unbegründet. Denn soeben hat der sowjetische Staats- und Parteichef im Zentralkomitee der KPDSU seinen Willen zur Macht bewiesen. Er hat die zahlreichen Reformgegner aus dem Führungsgremium der Kommunistischen Partei gefeuert. Früher sprach man in solchen Fällen von Säuberung. Aus Moskau dazu noch einmal Hans-Peter Riese. Kaum jemand hätte Generalsekretär Michail Gorbatschow den politischen Befreiungsschlag zugetraut, mit dem er gestern rund ein Drittel der Mitglieder des Zentralkomitees seiner Partei endgültig in Pension geschickt hat. Offiziell haben die 83 Vollmitglieder des Zentralkomitees und die 27 Kandidaten dieses höchste Wahlgremium der Partei zwischen den Parteitagen freiwillig verlassen, weil die Voraussetzungen ihrer Wahl auf dem 27. Parteitag vor 3 Jahren mittlerweile entfallen sind. Sie haben nämlich schlicht ihre politischen Positionen verloren, wie etwa Andrei Gromyko die Ämter des Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets und des Politbüromitgliedes. In diesem so lange von Siechengreisen regierten Land, wo sich Brezhnev und Tschernjenko noch an ihre Macht klammerten, als sie bereits dem Tod nahe waren, schien der Ruhestand ein bei Politikern unbekannter Begriff zu sein. Gorbatschow hat ihn auf spektakuläre Weise eingeführt, indem er mit einem Schlag den Rücktritt von über 100 ZK-Mitgliedern erreicht hat, nicht weniger als ein Drittel der Gesamtzahl. Eine der größten Säuberungen, die die an Kaltstellungen gewöhnte UdSSR bisher erlebt hat. Aber vor allem eine Säuberung unter umgekehrten Vorzeichen, in der erstmals die konservativen Verfechter des Immobilismus und Gegner der Perestroika massenweise entlassen und die Anhänger der Umwälzung befördert werden. Gorbatschow hat eine neue Runde in der Schlacht gegen die Konservativen gewonnen, meint Lavrov. Die Pariser Zeitung Libération stellt fest, im Zentralkomitee wird es keine toten Seelen mehr geben. Gorbatschow hat mit seinem in der Parteigeschichte beispiellosen Vorgehen den massiven und freiwilligen Rücktritt erneut überrascht. Biologisch geht die spektakuläre Umbildung in die Richtung der von Gorbatschow gewünschten Verjüngung der Parteikader. Technisch war sie umso notwendiger, als sich das Karussell der Parteifunktionäre in den letzten 3 Jahren immer schneller gedreht hat, besonders seit der Parteikonferenz vom Juni 88. Gorbatschow hat die seinerzeitige Entscheidung, das Zentralkomitee nicht zu verändern, jetzt damit gerechtfertigt, dass die Pensionäre vor einem Jahr noch wenig zahlreich waren. De facto hatten sich Konservative einer derartigen Umbildung widersetzt, schreibt Liberatio. Unter dem Titel »Ein Sprung nach vorn« kommentiert die römische Zeitung La Repubblica: Michail Gorbatschow hat mit jäher Beschleunigung einen der scheinbar gefährlichsten Abschnitte seiner radikalen Reform des Systems überwunden. Der Führer des Kreml erinnert an jene Rallyefahrer, die vor einer sehr schwierigen Kurve auf das Gaspedal statt auf die Bremse treten, wie das normale Autofahrer machen würden. Das Fahrzeug kommt in Schleudern, doch dann gerät es wieder in die Fahrspur und setzt seinen Weg geradlinig fort. So verfuhr Gorbatschow schon während der 19. Allunionskonferenz im Juli 1988 und erneut im Oktober, als er sich auch zum Staatschef nominieren ließ und den alten Andrei Gromyko entthronte. Im Westen fragt man sich oft, ob Gorbatschows Reformen irreversibel sind. Gestern hat Gorbatschow darauf mit fast gewalttätiger Kraft geantwortet. Der sowjetische Parteichef Gorbatschow hat sich wieder einmal durchgesetzt. Nach einer 7 Stunden währenden Sitzung des Zentralkomitees der Kommunisten trat gestern rund ein Drittel der Mitglieder dieses Gremiums zurück. Viele der etwa 300 Funktionäre älteren Jahrgangs, die in den Ruhestand verabschiedet wurden, galten als Gegner der von Gorbatschow geforderten inneren Reformen. Moskau am Tag nach der ZK-Sondersitzung, ein Bericht von Hans-Peter Riese. Das Zentralkomitee, das zuletzt noch 301 Mitglieder umfasste, ist nun weiter geschrumpft und hat nunmehr 242 Vollmitglieder und 150 Kandidaten, die nicht stimmberechtigt sind. Deren Mehrheit dürfte nach diesem personellen Befreiungsschlag Gorbatschows nun auf die Reformlinie eingeschworen sein. Im Hintergrund der überraschenden Aktion stand auch die Forderung nach einem Sonderparteitag, der das gesamte Zentralkomitee neu wählen sollte, die aus den Parteigliederungen und den freien politischen Gruppen immer lauter erhoben worden war. Medvedev und der Kaderchef der Partei, das stellvertretende Politbüro-Mitglied Rasumowski, gaben zu, dass diese Aktion eigentlich bereits auf der 19. Parteikonferenz im vorigen Jahr hätte durchgeführt werden sollen. Damals hatte sich Gorbatschow aber offenbar einer ausreichenden Mehrheit der Delegierten noch nicht sicher sein können. Das eintägige Plenum, so wurde weiter mitgeteilt, habe eine sehr offene, kritische und selbstkritische Bilanz der bisherigen Perestroika gezogen. Dabei sei auch die Arbeit des Zentralkomitees selber und vor allem seines Apparates kritisiert worden. Medvedev gab Schwierigkeiten bei der Durchführung der Reformen, insbesondere in der Wirtschaft, offen zu. Zwar seien die Menschen in der Sowjetunion in ihrer übergroßen Mehrheit für die Reformpolitik Gorbatschows und sehen auch keine politische Alternative, aber sie verstünden nicht, warum der Prozess so langsam und auch widersprüchlich verlaufe. Hans-Peter Riese aus Moskau. Dort, so melden die Agenturen, erlitt die Freiheit heute auch einen Rückschlag. 45 Teilnehmer einer Demonstration, auf der den Toten in Georgien gedacht worden war, wurden zu Haft- und Geldstrafen verurteilt. Demonstrationen werden, jetzt auch schon seit fast 2 Wochen, aus dem anderen kommunistischen Großreich gemeldet. Seit dem Tode Hu Yaobangs am 15. April demonstrieren chinesische Studenten. Der ehemalige Parteichef galt als die treibende Kraft der Reformer und wurde 1987 abgelöst, wohl auch, weil er angeblich nicht hart genug auf damalige Studentenproteste reagiert hatte. Die abermaligen Unruhen haben inzwischen ein Ausmaß angenommen, das die Partei von einer geplanten Verschwörung sprechen lässt. Chinas Führung hat als eine der Bedingungen für eine Aussöhnung in Moskau den sowjetischen Abzug aus Afghanistan gefordert. Dem sind die Sowjets durch ihre Zustimmung zum Genfer Afghanistan-Abkommen nachgekommen. Sie haben bis zum Februar ihre 110.000 Mann starke Invasionsarmee vereinbarungsgemäß aus dem Land am Hindukusch abgezogen. Sie versorgen allerdings auch heute noch das von ihnen gestützte kommunistische Regime unter Najibullah mit Waffen und Lebensmitteln. Dadurch ist es diesem gelungen, vorerst alle Angriffe der Widerstandsgruppen gegen die Hauptstadt Kabul und die strategisch wichtige Provinzhauptstadt Jalalabad abzuwehren. Die rebellischen Mujahedins, die massive Waffenhilfe aus den USA und Pakistan erhalten, haben offenbar den Widerstand der Anhänger Najibullahs unterschätzt. Denn spektakuläre Erfolge konnten sie nach dem Abzug der Sowjets nicht mehr erzielen. Diese Beobachtung machte soeben Pierre Siminovich, der soeben in Kabul die Vorbereitungen für die Revolutionsfeiern des Najibullah-Regimes beobachten konnte. Die nichtsahnenden ausländischen Journalisten und Diplomaten wurden frühmorgens aus den Betten geholt. Die Führung der regierenden Demokratischen Volkspartei Afghanistans hatte gute Gründe, ihre Machtdemonstration überraschend vorzuverlegen. Jedermann in der afghanischen Hauptstadt erwartete nämlich eine Störung der Feier durch einen Raketenhagel aus den umliegenden Bergen, die von Widerstandsgruppen gehalten werden. Die Mujahedin müssen beweisen, dass mit ihnen noch zu rechnen ist, nachdem die Schlacht um den etwa 150 Kilometer von Kabul entfernten einstigen Ferienort Jalalabad zu ihrem Ungunsten auszugehen droht. Die im pakistanischen Peshawar residierenden Widerstandsbewegungen hatten den Mund zu voll genommen, als sie zu Beginn ihrer Offensive Anfang März verkündeten, sie würden Jalalabad in 3 Tagen einnehmen und dann käme Kabul an die Reihe. Den Regierungstruppen ist es gelungen, die beiden strategisch wichtigsten Straßen freizukämpfen, jene von Kabul nach Jalalabad und jene nach Norden über den Salang-Pass. Der Tagesanzeiger in Zürich nennt den Personenwechsel einen halbherzigen Schritt Gorbatschows. Hätte die Gorbatschow-Führung diese Personalverschiebungen vor einem Jahr oder auf der 19. Parteikonferenz erreicht, wäre es ein genialer Schachzug und Erfolg über das konservative Lager gewesen. Heute ist es eine sicher nötige, aber doch nur halbherzige Reaktion des Parteiapparates auf seine Wahlniederlage. Anders als der Tagesanzeiger in Zürich urteilt die Times in London. Nachdem damit eine weitere Schicht der potenziellen Opposition entfernt ist, sehen Gorbatschows Chancen besser aus. Größer geworden ist aber auch die Last, die auf ihm und seinen Anhängern liegt, Beweise dafür zu produzieren, dass Perestroika eine bessere Welt für die sowjetischen Bürger schaffen kann. Absolute Priorität hat dabei, wie seit dem vergangenen Sommer erkannt worden ist, die Versorgung mit Lebensmitteln. Ebenso wie der Kollege von der Times beurteilt der Kommentator von Le Monde die Säuberung im sowjetischen ZK. Wieder einmal hat Gorbatschow aus einer Krise für sich selbst und für die Perestroika einen Vorteil gezogen. Wieder einmal bleibt einem nichts anderes übrig, als die politische Virtuosität eines Mannes zu bewundern, der von einer Etappe zur anderen seine Stellung in der Zitadelle der Staatsmacht weiter festigt. Gorbatschow ist immer mehr der Kapitän an Bord seines Schiffes und kann deshalb immer weniger die seinen Reformen feindlich gegenüberstehenden Konservativen der Unzufriedenheit des Volkes preisgeben. Er hat jetzt praktisch freie Hand, aber er befindet sich mehr denn je in einer exponierten Stellung. Wesentlich skeptischer als Le Monde urteilt die Wirtschaftszeitung Les Echos in Paris. Mit der Verjüngung des Zentralkomitees, in dem seine Anhänger immer mehr verantwortliche Posten besetzen, geht Michail Gorbatschow aber auch das Risiko ein, dass diese junge Generation aufbegehrt und die Perestroika auf einen Kurs festlegt, der nicht unbedingt den Vorstellungen des sowjetischen Parteichefs entspricht. Eine solche Entwicklung könnte jedenfalls nicht schlimmer sein als Unbeweglichkeit, mit der sich die 110 Frührentner so gut abgefunden hatten. Mit dem Auszug aus Les Echos sei das Thema Machtwechsel im ZK beendet. Die Zügel jetzt aber in die Hand genommen, noch bin ich der Kanzler. Wird da was wird in Bonn nun wieder frisch aufgaloppiert, der Morgenluft witternden Opposition zum Trotz. Helmut Kohls Kraftanstrengung, 2. Teil nach der jüngsten Kabinettsumbildung. Wie will er es machen? In Moskau wird derzeit keine Gelegenheit ausgelassen, deutlich zu machen, wie ernst der Prozess der Demokratisierung gemeint ist. So wurde gestern bekannt, dass auch Parteichef Gorbatschow bei seiner anstehenden geheimen Wahl zum Staatsoberhaupt Ende Mai mit einem Gegenkandidaten rechnen muss. Ein Vorhaben, das ausdrücklich das Bekenntnis zur Demokratie unterstreichen soll. Das Wahlergebnis könnte dann als Gradmesser für die Unterstützung der Politik der Perestroika gewertet werden. Seine Position im Zentralkomitee der KPDSU konnte Gorbatschow bereits in dieser Woche stärken. Ein rundes Drittel der Mitglieder des Gremiums wurde ausgetauscht. Auf der Strecke blieben vornehmlich Reformgegner. Eine Bewertung von Christian Schmidt-Heuer. Auf den ersten Blick schien Michail Gorbatschow in dieser Woche wieder einmal geglückt, was er seit seinem Machtantritt 1985 mit Meisterschaft betreibt, ja betreiben muss. Nämlich Krisen, zumeist mehrere Krisen, mit einem Schlag, zumeist einem Überraschungsschlag zu bewältigen. Nach dem Aufstand der sowjetischen Wähler gegen die Verschleppung der Reformen durch den Parteiapparat drohte dieser, dem Generalsekretär die Gefolgschaft zu versagen. Das Massaker der in Tiflis einmarschierten Sondertruppen schien am Beispiel Georgiens, wo einst Herkules den angeschmiedeten Prometheus befreit hatte, zu zeigen, dass Gorbatschows Kräfte nicht mehr ausreichten, um Anschläge, um blutige Exempel gegen seine Politik zu verhindern. Doch dann demonstrierte der Parteichef auf dem ZK-Plenum, dass er eine neue Herkules-Aufgabe vollbracht hatte. Eine, die lange Zeit als unlösbar galt. Auf einen Schlag entließ er 110 Altgardisten der Brezhnev-Zeit, darunter 74 Vollmitglieder des Zentralkomitees, die trotz längst erfolgtem Ämterverlust noch immer in diesem entscheidenden Machtgremium saßen und die Reformen blockieren halfen. Seit mehr als 2 Jahren hatte der Parteichef mit Wahlreformen und einer Sonderparteikonferenz vergeblich versucht, Brezhnevs Hintersassen heimzuschicken. Jetzt endlich hat er sie zu einem beispiellosen kollektiven Abschied zwingen können. Andrei Gromyko, den Felsen der imperialen Außenpolitik, Ex-Ministerpräsident Tichonow, höchste Militärführer wie Ogarkow und Kulikow. Doch sind mit dem Ende dieser Karrieren auch die Barrieren gegen die Reformen beseitigt, ist das von 300 auf 250 Mitglieder verkleinerte Zentralkomitee nun von einer Bastion konservativer Bedenkenträger zur Bastille revolutionärer Veränderer geworden? Der stürmische Verlauf des ZK-Plenums hat gezeigt, dass dem keineswegs so ist. Die Provinzen probten den Aufstand Leningrad voran, wo die Parteivertreter bei den Wahlen die verheerendsten Niederlagen hatten einstecken müssen, fuhren die konservativen Gebietssekretäre schwerstes ideologisches Geschütz gegen die Moskauer Zentrale auf. Im Klartext also gegen Gorbatschow, Jakowlew, Schewardnadze und die sie stützenden Berater und Medien. Kern der Vorwürfe: der Verzicht auf Ideologie, Disziplin, Kontrolle der Medien und der Massen führe die Partei in den Abgrund, bringe ihr die Verachtung der Bevölkerung und den Verlust der Macht. In der Hauptstadt, so der Moskauer Gebietssekretär Mjesats, würden politische Losungen zum Sturz der Sowjetmacht ausgegeben. 3 Stoßrichtungen dieser durch die Erdrutschwahlen fast zum Äußersten entschlossenen Gegenrevolution zeichneten sich ab. Erstens gegen das Wählervolk, zweitens gegen die Medien und drittens gegen die Öffnung und Demokratisierung überhaupt. Einig zeigte sich die Oppositionsfront in der Forderung, für die nächsten Wahlen zu den lokalen Sowjets bessere Vorkehrungen zur Abschirmung der Partei vor dem Wählerwillen zu treffen, eine Quotenregelung für mehr klassenbewusste Arbeiter und weniger unabhängige Kandidaten einzuführen. Fazit: die Konflikte werden sich unter dem Druck der Sachzwänge, also auch ohne Brezhnevs alte Hintersassen, weiter zuspitzen. Viele Zeichen sprechen dafür, dass die fortdauernde Verweigerungsstrategie des konservativen Apparats gegenüber Gorbatschows verzweifelter Modernisierungsstrategie die Parteiführung vorerst für die Wahl zwischen schleichender Führungskrise und offener Zersplitterung stellen wird. Christian Schmidheuer kommentierte. Bis Ende Mai hat die NATO Zeit, ihren derzeit ausgetragenen Streit über eine Modernisierung atomarer Kurzstreckenraketen zu beenden. Ein Streit, der vornehmlich zwischen den Regierungen in Bonn auf der einen und denen in Washington und London auf der anderen Seite ausgetragen wird. Die Bundesregierung fordert baldige Verhandlungen über die Raketen auf der Basis gemeinsamer Obergrenzen und eine Vertagung der Entscheidung über die Modernisierung auf das Jahr 1992. Die amerikanische und die britische Regierung dagegen lehnen Verhandlungen ab und fordern eine schnelle Entscheidung. Über mögliche Kompromisse wird fieberhaft verhandelt. Bislang scheint aber keiner in Sicht. Er erscheint auch umso schwieriger, weil es nicht nur um Raketen, sondern um die prinzipielle Reaktion auf die Reformen in Moskau geht. Das Liederbuch der Bundeswehr, das demnächst erscheinen soll, enthält nicht nur Lieder wie das soeben von zugegeben Ungedienten gesungene, sondern auch zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte alle drei Strophen des Deutschlandliedes, alte Koloniallieder und Texte so erhabenen Tiefsinns wie, ich zitiere, wir üben und wir fahren, wir schießen scharf und viel, den Frieden zu bewahren ist unser einzig Ziel. Und sollte es einer wagen, es wäre doch gelacht, mit Panzern uns verjagen, wir schießen, dass es kracht. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie bei Monitor. Gekracht hat es in der vergangenen Woche zwischen Bonn und Washington und zwar heftig. In einer, wie es amerikanische Regierungsbeamte nannten, Panikreise hatten Außenminister Genscher und der neue Verteidigungsminister Gerhard Stoltenberg versucht, die Amerikaner von einer sofortigen Modernisierung ihrer atomaren Kurzstreckenraketen abzubringen. Raketen, die fast ausschließlich...